mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, geachten der Tugenden, und wir sind bei Kapitel 37, Babul Infaqi, Mimma Yuhibbu, Mimma Al-Fayyid, Ausgaben des Liebsten und Besten oder was gut ist. Nochmal, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Also sollte man Geduld mitbringen. Qala Allah Ta'ala, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه برحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي برحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. أضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح أي بالباء والياء أي رايح عليك نفعه وبرحاء حديقة نخل وروي بكسر الباء وفتحها يعني بير أو بيرحاء. بارك الله فيكم. كعادة المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ أولا بالآيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان يجب عليه أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من طيب كسبه وطيب ماله والأمر الذي يحبه. فلما يعطي من الأمر الذي يحبه إنما يثبت بذلك إيمانه ولما يتصدق فيدل على صدق العزيمة وصدق الإيمان. لذلك سميت صدقة صدقة لأنها تصدق صاحبها وتصدق باذلها على ما بذله لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها أن الإنسان لا ينال الخير الكثير أن الإنسان لن ينال ولا ينال الخير الكثير حتى ينفق حتى يعطي من المال الذي يحبه أشد الحب أشد الحب. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وفي آية ومما أخرجنا لكم عفوا وفي الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض أي أنفق من هذا الطيب ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء في الصدقة وفي الإعطاء ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا عن إغماض وعلى كره. فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم لا تأخذوه؟ فهذا هو معنى الآية. فالخبيثون بمعنى الرديء، بمعنى الرديء، ليس بمعنى الحرام تماما، بمعنى الرديء. وقد يأتي الخبيث بمعنى الحرام كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالإنسان ينفق من الأمر الطيب، من الأمر الجيد، وليس من الأمر الخبيث أو الأمر الرديء، ليس من الخبيث أو الرديء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن يكون عندك الخير الكثير حتى تعطي من الشيء الذي تريده وتحبه لنفسك. ذاك لما سمع أبو طلحة رضوان الله عليه سمع هذا الأمر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي بستان، وهذه البستان أحبها أكثر شيء، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليك: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا، أو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن هذه البستان أحب شيء إليه، فأنا أجعلها في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. وقال له: مال رابح، فمالك هو الذي أعطيته وليس الذي سيبقى لك. وهذا هو المال الحقيقي يا أخوة. ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بقي منها؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، ما بقي إلا الكتف، يعني أنها تصدق كلها غير كتفها، يعني الكل هو الباقي، الكل هو الباقي إلا الكتف، لأن الكتف ما تصدقنا به، يعني الذي أكلته يذهب، أما الذي أعطيته فهو الذي يبقى لك. فذاك المؤمن يحاول أن ينفق مما يحبه ومن الجيد وليس من الرديء لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Ausgeben des Liebsten und was gut ist, was am besten ist. Allah, der Erhabene, spricht sinngemäß: Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Das ist in Surah 3, Vers 92. Und Allah sagt auch sinngemäß übersetzt: O, die ihr glaubt, spendet von den guten Dingen, die ihr erworben habt, und von dem, was wir euch aus der Erde hervorgebracht haben, und sucht nicht das Schlechte davon aus, um es zu spenden, wo ihr es doch selbst nicht nehmen würdet, es sei dann, ihr würdet ein Auge dabei zudrücken und wisst, dass Allah sich selbst genügend ist, des Lobes würdig. Anas Allah alayhi berichtet, dass Abu Talha der Reichste unter den Ansar, den Leuten von Medina, war. Was Landbesitz und Dattelgärten angeht, seinen Gang Biraha au Biraha, der direkt gegenüber der Moschee des Propheten lag, mochte er am liebsten und von all seinen Besitzungen. Der Prophet pflegte, seinen Garten zu süßer zu trinken. Als der Koran, niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt, offenbart wurde, ging Abu Talha zum Gesandten und sagte: O Gesandter Allah, Allah hat dir diesen Koranvers herabgesandt. Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Und der Besitz, den ich am meisten liebe, ist Biraha. Daher biete ich ihn als Sadaqa für Allah subhanahu wa ta'ala, den Erhabenen, an und erhoffe nur Gutes und Belohnung von ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du magst darüber verfügen, wie Allah dich leitet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nun, dies ist ein sehr ertragreicher Besitz. Dies ist ein sehr ertragreicher Besitz. Ich habe gehört, was du gesagt hast, und ich meine, du solltest ihn, das wird diesen Garten und sowas, unter deinen Verwandten aufteilen. Abu Talha sagte, ich werde es tun, o Gesandter Allah. Und er teilte jenen gewaltigen Palmenhain, Biraha, unter seinen Verwandten und den Nachkommen seines Onkels vaterlicher Seite auf. Barakallahu fikum, das geht hier darum, das ist natürlich unser Kapitel für heute, weil wir heute auch nicht lange machen wollen. Das geht darum, erstmal über diese Sache spenden von dem, was man mag und am meisten liebt von dem, was gut ist eigentlich. Das wird, wenn du etwas spendest für Allah subhanahu wa ta'ala, dann gibst du nicht etwas, was kaputt ist, sondern dann gibst du etwas, was gut ist, was Wert hat, weil du das für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und Al-Birr, das ist die Frömmigkeit oder Tugendhaftigkeit, das heißt, dass man viel Gutes tut. Und dies erreicht man nicht so einfach haben, dass man fromm geworden ist oder dass man die Frömmigkeit hat. Man muss dafür arbeiten, man muss dafür was tun. Und deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ. Er werdet niemals die Frömmigkeit oder Tugendhaftigkeit erreichen. Bis ihr von dem spendet, was ihr habt, von Vermögen. Ja, und das ist schwer, dass man das an andere Leute gibt oder dass man es verlässt. Und deshalb, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Und Allah sagt auch, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. Wo ihr dir glaubt, spendet von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala euch gegeben hat und von dem, was ihr von der Erde bekommt. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Und von dem, was wir euch aus dieser Erde hervorgebracht haben. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Das wird, was nicht gut ist, Al-Khabith hier, ist nicht das Böse oder Boshafte, sondern was nicht gut ist. Das macht das nicht, dass ihr von dem, was ihr normalerweise nicht annehmen würdet, wenn jemand euch das gibt, spendet auch nicht davon. Angenommen, du hast etwas und du kannst davon, du hast angenommen Getreide, Weizen, und du weißt, dass dein Weizen nicht gut sind. Deshalb spende nicht davon. Spende von dem Guten. Warum? Weil wenn jemand zu dir kommt und er will dir diese Weizen geben, was schlecht sind, du wirst selber das nicht annehmen. Dann wieso gibst du das dem anderen? Und das ist die Gerechtigkeit in unserer Religion. Und das ist sehr wichtig, dass man diese Grundlage in unserer Religion versteht, barakallahu fikum. Wenn man etwas Gutes, wenn man spenden will, dann sollte man von dem Guten spenden. Von dem Besten spenden, was du magst eigentlich, was gut ist. Aber dass man etwas zum Beispiel, du willst etwas wegschmeißen, dann sagst du sowieso, werde ich wegschmeißen, gebe ich als Spende. Dann ist das nicht das Beste. Das ist nicht das Beste. Und als Beweis darf ihr hier in dieser Ayah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr selber davon bekommen werdet, dann werdet ihr das nicht annehmen. Aber wieso dann gibt ihr das anderen? Und dann kommt es, barakallahu fikum, zu diesem großen Hadith, zu dieser schönen Geschichte mit Abu Talha. Radhiyallahu alayhi. Abu Talha hat jetzt, Abu Talha, radhiyallahu alayhi, Anas hat erzählt, dass Abu Talha Den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte oder jemand hat ihm erzählt, dass der Prophet sagte, er werde die Tugendhaftigkeit oder Frömmigkeit nicht erreichen, solange ihr nicht davon spendet, was ihr am meisten liebt. Und Abu Talha hatte ein Gartenstück oder ein Gartenland. Und es gab dort natürlich, das war sehr schön. Und Abu Talha war dort und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, damit er von dem Wasser trinkt, was dort war, weil das gut schmeckt. Natürlich, als Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt hat, ihr werdet die Frömmigkeit nicht erreichen, sondern ihr nicht von dem spenden, was ihr mögt oder was ihr liebt, dann kam Abu Talha zum Propheten und ihm sagt, ich mag am besten, ich liebe am besten hier diesen Gartenstück, und das ist Birha, heißt das, oder Birha. Beiraha oder Birha. Das heißt, das ist der Name von diesem Brunnen oder von diesem Garten. Er hat gesagt, ich mag das am meisten, deshalb werde ich das für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt hat. Werdet Tugend, wenn ihr davon spendet, was ihr am meisten mögt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, Abu Talha sagte ihm, ich möchte damit den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen für das, was ich spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, lieber, dass du das verteilst auf deine Verwandten, Dann hat er gemacht, Abu Talha radhiyallahu anhu, und das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte bezüglich derjenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Und die spenden von dem Besten und von dem Beliebten, was sie lieben eigentlich. Das wird, sie geben nicht nur einfach etwas so und fertig, nein. Sie versuchen von dem zu spenden, was für sie wichtig ist, was für sie teuer ist. Und nicht irgend, ja, man will was wegschmeißen, sage ich, ja, ich gebe das als Spende. Nee, das ist nicht. Natürlich, das geht auch. Aber willst du das Beste erreichen, dann spende von dem, was natürlich, was am besten ist. Und hier Birha war natürlich am schönsten und das Land um, oder Garten um diesen Brunnen. Und subhanallah, barakallahu fikum, das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass dies, was wir für Allah subhanahu wa ta'ala geben, bleibt. Das ist unser Vermögen eigentlich. Deshalb, Frauen zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde etwas geschlachtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beauftragte einen kleinen Sahabi, dass er sozusagen überwacht. Aber das war, Entschuldigung, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben etwas geschlachtet, das wurde bei ihnen. Und das wurde alles gespendet, außer Schulter von diesem Schaf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu seinen Frauen und er fragte, was ist mit dem Schlachten, was wir gehabt haben. Dann haben sie gesagt, wir haben alles verteilt und was übrig geblieben ist, ist nur Schulter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alles wurde geblieben, außer der Schulter. Das ist eigentlich, was du gespendet hast, ist dein Vermögen. Das bleibt für dich. Aber das andere, was bleibt, die werden deine Erbenden bekommen und das ist nicht dein Vermögen mehr. Sie haben ein Schaf, sagen wir, oder Ziege. Sie haben alles weitergegeben. Das ist eigentlich, was für sie bleibt. Weil das die Spende ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere ist das nicht dann der Fall, barakallahu fikum. So, man soll das verstehen. Wenn du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala spendest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das ersetzen, mit Sicherheit. Und du wirst mehr bekommen, als was du denkst. Und wenn man denkt, ach ja, man sagt immer, Wenn du 10 Euro spendest, dann wird Allah subhanahu das vermehren. Eine Person kann sagen, ich habe 1000 gespendet und ich spende immer und ich bekomme das nicht zurück. Subhanallah. Du wirst das doch am letzten Tag bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala durch deine Spende wird dich in diesem Leben schützen. Du weißt nicht wie. Du weißt nicht wie. Aber überlasse das Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala macht das. Und schaut mal, subhanallah, diese Geschichte mit Abu Talha. Der hat die Ayah gehört. Das hat ihn bewirkt. Das hat ihn bewirkt, die Ayah, als er das gehört hat. Und er ging sofort zum Propheten, damit er spendet, was für ihn am liebsten war. Der hat diesen Brunnen oder diesen Gartenstück geliebt, Abu Talha radhiyallahu anhu. Und er sagte, oh Prophet, ich möchte das für Allah spenden, damit ich etwas habe am letzten Tag. Ich möchte sparen. Aber nicht in Dunya, sondern für den letzten Tag. Wie hat er gespart? Indem er, radhiyallahu anhu, indem er das gespendet hat, was ihm am liebsten war. Und das war diese Biraha, dieses Brunnen. Abu Talha hat es für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Aber der Prophet sagte, vielleicht gibst du das dann oder verteilst du das auf deine Verwandten. Dann hat er gesagt, ja, so wie du gesagt, oh Prophet, ich verteile das auf meine Verwandten. Und in diesem auch gibt es den Beweis, barakallahu fikum, wenn du deinen Verwandten von deinem Zakat oder von deiner Spende gibst, dann bekommst du doppelt mal Lohn. Ein Lohn, weil sie deine Verwandten sind und so pflegst du die Beziehung zu ihnen. Und ein Lohn, dass du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet hast. Und deshalb, subhanallah, überlegt euch, wie das schön war, dass, barakallahu fikum, dass die Sahaba sofort reagiert haben. Diese Reaktion. Der Prophet sagt, wer das macht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Brunnen von Roma, wer diesen Brunnen in Ordnung bringt, wird ins Paradies kommen. Uthman radhiyallahu anhu hat davon gehört. Wer diesen Brunnen in Ordnung bringt, so saniert, wird ins Paradies kommen. Dann ist sofort Uthman zu dem Eigentümer gegangen. Der ihm sagt, willst du verkaufen? Der ihm sagt, nein. Der ihm sagt, ich gebe dir 5-6-fache. Dann hat er ihm das verkauft, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Uthman kam zum Propheten und der hat gesagt, das Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe gehört, du hast gesagt, wer diesen Brunnen saniert, dann wird ins Paradies kommen. Und ich möchte das Paradies haben. Abu Dahdah, Radwanallah alayhi. Es gab ein Sahabi, der hat ein Problem mit einem anderen wegen einem Dattelbaum. Der Prophet sagte, wer gibt ihm Dattelbaum und der bekommt das Paradies. Weil der andere nicht akzeptiert hat. Abu Dahdah ging zu dem anderen. Der ihm sagt, schau mal, gibst du mir den Baum und ich gebe dir meinen Garten. Der ihm sagt, ja, okay, nimm hier, der Baum ist dein Baum. Aber Dahdah ging zu seiner Frau und er sagt, komm um Dahdah raus von unserem Garten. Ich habe das verkauft. Da hat sie gesagt, was ist los? Er hat gesagt, ich habe das verkauft für Allah subhanahu wa ta'ala, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer diesem Mann, wenn du ihm den Baum gibst, dann bekommst du das Paradies. Dann habe ich das von ihm genommen und ich habe das für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Da hat sie gesagt, gut gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder da hat sie gesagt, dein Handel war gewinnreich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abu Dahdah wird im Paradies die besten sozusagen Früchte bekommen. Und Bäume bekommen deswegen, weil er das gemacht hat. Diese Reaktion fehlt uns heutzutage. Genau diese Reaktion. Nicht nur jetzt, wir reden nicht über Thema Spende, ja, aber allgemein in der Religion, das fehlt. Allgemein. Ich meine, wir lesen doch Koran, wir lesen in der Sunna, wir hören, dass das gut ist. Aber wie bewirkt uns das, was wir hören? Wie praktizieren wir das? Und das ist genau, was uns fehlt. So, die Sahaba, haben sie die Ayat gehört? Oder die Hadithe vom Propheten gehört? Oder sie haben den Propheten gesehen? Sie wollten das Paradies. Sie waren richtige Männer, die ins Paradies kommen wollten. Deshalb haben sie auch ihre Religion so praktiziert, dass sie für das Paradies gearbeitet haben. Aber heutzutage, ich meine, wenn wir tausendmal vielleicht das erzählen, was der Prophet gesagt hat, für manche Leute ist das unverständlich. Sondern sowieso, für manche Leute sagen, die meinen, das wäre übertrieben, was hier gesagt worden ist. Obwohl dies beweist, dass der Muslim auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Wenn du weißt, dass dein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann warum machst du dir Sorgen? Wenn du weißt, dass dein Rizq kommen wird, aber du musst natürlich etwas dafür tun, nicht zu Hause sitzen und warten. Wenn du etwas dafür tust, dann bekommst du dein Rizq. Es kann sein, dass du 1 Euro bekommst, es kann sein, dass du 1 Million bekommst. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. So, man sollte sich keine großen Gedanken in diesem Fall machen. Aber leider, die Wahrheit und Gegenwart, die Tatsache, ist total anders, als was hier gesagt wird. So, die Sahaba radiallahu alaihim haben den Islam verstanden. Sie bekommen eine Anweisung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie praktizieren es. Oder sie folgen dem, was der Prophet ihnen erzählt hat, ohne Wenn und Aber, weil sie schlau und klug waren. Sie haben verstanden, wenn ich das mache, was der Prophet mir sagt, wenn ich dem Koran folge und der Sunna des Propheten, dann werde ich ins Paradies. Da brauche ich mir keine Sorge in diesem Fall zu machen. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man viel Khair bekommen. Barakallahu fikum, dieser Kapitel ist schön. Du sollst immer davon ausgehen, dass die beste Sadaqa ist. Das ist die Sadaqa oder eine Art der besten von Sadaqa, ist, dass du etwas gibst, was du magst. Du willst das selber. Aber weil du Allah mehr liebst, dann gibst du das, was du dir wünschst. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Damit du belegst und beweist, dass deine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala stärker ist. Stärker. Und das wird immer stärker. Und das kann man beweisen, indem man agiert, indem man arbeitet, indem man etwas macht. Das schöne Kapitel, barakallahu fikum, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Und natürlich auch die Ayat sich selbst. Das wird, sei sicher, du wirst nicht Tugend, du wirst nicht fromm, bis du unter anderem spendest von dem, was du am meisten mögst, oder magst, Entschuldigung, was du am meisten liebst. So beweist du, dass du nicht an die Dunya hängst, sondern du willst Al-Akhira. Wir machen jedes Mal ein Kapitel, oder wenn die Hadithe viel sind, dann machen wir ein paar Kapitel. Diesmal, die waren 2 Ayah, Hadith, eine Geschichte von Al-Ansari, Radhiallahu alayhi. Sonst kommen wir zu Ende, bi'idhni ta'ala. Weil wir auch vielleicht hier nicht gewusst haben, dass wir, oder wir auch im Internet, dass wir nicht, dass wir 19:30 Uhr anfangen. Deshalb, wir stoppen heute hier nochmal, also wir machen nur bis um 8. Aber ab morgen, inshallah, ist ungefähr 1 Stunde. So, der Unterricht ist, inshallah, barakallahu fikum, wenn wir sagen, ein Kapitel von Riyad Salihin und Kapitel zu Ende innerhalb Viertelstunde, dann machen wir Unterricht zu Ende. Wir brauchen nicht mal 1 Stunde, 2 Stunden zu machen. Und morgen machen wir weiter mit Subul Assalam. Wir nehmen ein paar Hadithe von dem Buch von At-Talaq bi'idhnihi ta'ala. Dann übermorgen haben wir Koran und Donnerstag haben wir Erklärung vom Kitab Sunna, es geht um Aqida, es geht um Glaubensgrundlagen des Islam. Und am Freitag machen wir Sahih Al-Adl al-Mufrad, das geht um Verhaltensregeln in unserer Religion. Das ist unser Plan. Also diese Hadithe von Riyad Salihin, die sind über Verhalten, die sind über Glaube, über Praktizierung der Religion. Dann morgen machen wir Fiqh, das wird das geht darum, wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema mit dem Thema Scheidung. Dann am Mittwoch machen wir Koran. Wir nehmen etwas von Surat al-Baqarah, wir versuchen das auswendig zu lernen. Und wir machen weiter von Kapitel 30 und wir lernen auch die Art und Weise, wie man die Buchstaben ausspricht und wie man richtig Koran rezitieren kann. Und dann Barakallahu fikum, Donnerstag haben wir Kitab al-Sunnah. Das geht um Aqidah, das geht um Grundlagen der Religion. Und das Buch wurde geschrieben von Ibn Abi Asim al-Dahhak. Und zuletzt, am Freitag, machen wir Ibn Ta'ala Sahih al-Adab al-Mufrad. Das ist so ein schönes Buch von Imam Bukhari. Das geht um die Regeln. Das ist unser Plan. Und wir fangen 19.30 Uhr. Barakallahu fikum. Der Unterricht Safar habe ich im Deutsch. Und das dauert maximal der Unterricht hier, weil wir auch von der Moschee den Unterricht live senden. Dann dauert das maximal eine Stunde im normalen Fall. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von dir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.